Book 2 94 94 Kata sambung Konjunktionen 1 Konjunktionen 1 Tunggu sampai hujan berhenti. Warte, bis der Regen aufhört. Warte, bis der Regen aufhört. Tunggu sampai saya selesai. Warte, bis ich fertig bin. Warte, bis ich fertig bin. Tunggu sampai dia kembali. Warte, bis er zurückkommt. Warte, bis er zurückkommt. Saya menunggu sampai rambut saya kering. Ich warte, bis meine Haare trocken sind. Ich warte, bis meine Haare trocken sind. Saya menunggu sampai filmnya habis. Ich warte, bis der Film zu Ende ist. Ich warte, bis der Film zu Ende ist. Saya menunggu sampai lampu hijau. Ich warte, bis die Ampel grün ist. Ich warte, bis die Ampel grün ist. Kapan kamu pergi berlibur? Wann fährst du in Urlaub? Wann fährst du in Urlaub? Sebelum liburan musim panas? Noch vor den Sommerferien? Noch vor den Sommerferien? Ja, sebelum liburan musim panas tiba. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Perbaiki atap itu sebelum musim dingin tiba. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt. Cuci tanganmu sebelum kamu duduk di kursi makan. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Tutup jendela itu sebelum kamu pergi keluar. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. Kapan kamu kembali ke rumah? Wann kommst du nach Hause? Wann kommst du nach Hause? Setelah pelajaran usai? Nach dem Unterricht? Nach dem Unterricht? Ja, sesudah pelajaran usai. Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Setelah dia mengalami kecelakaan, dia tidak bisa bekerja lagi. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Setelah dia kehilangan pekerjaannya, dia pergi ke Amerika. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Setelah dia pergi ke Amerika, dia menjadi kaya. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden.